Übung 3b. Hören Sie Wörter mit diesen Endungen und sprechen Sie nach. Die Infektion, das Trauma, das Vitamin, der Patient, die Therapie, die Bakterie, der Nerv, die Migräne, die Arteriosklerose, die Tuberkulose.